ungefähr da, wo ich jetzt bin, ja, ist zu viel. Ah, okay. So empfindlich. Okay, gut. Ja, doch. So, und wie ist das bei mir? Sollte gehen, oder? Hä? Sollte gehen, oder? Soll also, ich noch lauter ich verstehe ich nicht. Ehrlich nicht. Hä? Das ist aber kein akustisches Problem. Herzlich willkommen bei Nerd Nerd Nerd, dem discordianischen Comic-Podcast aus Berlin! Ist jetzt neu, machen wir jetzt immer. ich bin Steffen und ich bin auch heute nicht alleine hier, denn bei mir ist der Max. Ja, hallo. Und wir sind, wie eben schon gesagt und wie in den letzten Wochen auch immer wieder angekündigt, wir sind in Berlin. Yay. Und sind zu Gast bei der lieben Lara. Hallo. Das Winken kann man nicht sehen. Was? Der wird der Lufthauch aufgenommen. Ich muss mir jetzt was zu trinken auch machen. Ja, ich habe auch Durst. Wir sind hier in Berlin, das heißt, wir trinken Hipster-Limonade, würde ich sagen. Genau. Bionade. Hipstonade. Hipstonade. Ich mache mir Zitrone-Bergamotte auf. Ich nehme mal Max. Das Ingwer. Orange. Ah, Max hat es richtig der gemacht. Kriegt den Holunder. Den Holunder! Ich hoffe, den magst du. Tja. Das weiß ich hinterher. Komm, Schätzchen. Die Jungen kommen mal nicht mehr zusammen. Wir sind weder gesponsert, noch unterstützt, noch kriegen wir in irgendeiner Art und Weise Geld von der Bionade. Mhm. Ich probier das mal. Mein schmeckt, ehrlich gesagt, wie eine Zitronenlimo. Ja, mein schmeckt wie Regina und nicht so süß. Mein schmeckt beinahe wie echte Limonade, bloß mit verschiedenen komischen Nachgeschmacken. Schmeckt man denn den Ingwer raus? Wie schmeckt der Ingwer? Scharf? Wusste ich jetzt aber auch nicht, naja, wie Ingwer schmeckt. Scharf vor allem. Meine Oma hat damals gesagt, als ich das erste Mal in Berlin war, 2009, der Bauer kommt in die große Stadt. So ungefähr ist es ja auch tatsächlich, weil wir kommen aus einem kleinen Ort von 76.000 Leuten. In die Millionenstadt. In die Millionenstadt. Habt ihr den weiten Weg auf euch genommen? Wie lange seid ihr jetzt gefahren? 7 Stunden. 7 Stunden. 7 fucking Stunden. Das war nicht schön. Nicht nur. Nee, nicht nur schön. Nur schön. Es war aber viel Schönes dabei, aber nicht nur. Wir sind tatsächlich nach Berlin gefahren. Und haben heute am, was ist heute für ein Tag? Donnerstag. Mhm. Verschiedene Comicshops besucht und kennengelernt. Das war ein großer Wunsch von mir, weil 2009, als ich das erste Mal hier war, habe ich leider verpasst, mir Berlin anzugucken, weil ich so überwältigt war, überhaupt hier zu sein, dass ich mich überhaupt nicht bewegt habe. Ich bin hier. Genau so. Es war, glaube ich, identisch genauso. Das muss reichen. Ich bin hier. Lebt damit. Fühlt euch geehrt. Nein. Wir haben heute... Waren das 3 oder 4 Comic-Shops? 3. 3 Comic-Shops. Die 3 großen. Die drei großen. The Big Three quasi. Und auch darunter die eben... Trinity. Die ist noch irgendwer ein Wortspiel, bitte. Das Triumvirat. Das Triumvirat. Die Dreifaltigkeit. Die Dreieinigkeit. Die drei Fragezeichen. Das Trio. Ich weiß nicht, Max, willst du mal... du bist auch zum ersten Mal mit dem Fernbus nach Berlin gefahren, oder? Jo. Willst du mal 2, 3 Worte einfach zum Fernbus verlieren? Ich fand das super cool. Das waren 2, 3 Worte. Das super günstig. Ja, man kann super lesen im Bus, man kann sich Getränke bestellen, man kann aufs Klo gehen, super. WLAN. Wir kriegen kein Geld von meinem Fernbus oder Flixbus und sind auch in keiner Art und Weise mit diesen Firmen verbunden. Das sollte man eigentlich mal ändern. Ist ein super Service eigentlich. Das Einzige, was uns ein bisschen geärgert hat, wir waren Wir sollten eine Viertelstunde eher kommen und der Bus ist dann wirklich auf die Minute gekommen. Nee, der ist 3 Minuten zu spät gekommen. Sogar das noch. Ja, 2-3 Minuten. Und danach habe ich bei der netten Hotline angerufen und dieses lustige Lied dann mal wieder gehört. Ich glaube, ich habe das auch als Intro eingeführt. Das ist das Intro gewesen für heute. Und dieses lustige Mein-Fernbus-Lied irgendwie. Wir fahren grün von Rheine nach Berlin. Das haben die wirklich so gesungen am Telefon. Nein. Ich war positiv überrascht einfach. Also wirklich von der Qualität der Sitze, dass das WLAN auch tatsächlich halbwegs zuverlässig funktioniert hat. Und dass immer Strom da war, dass das Licht funktioniert hat. Der Fahrer war ansprechbar. Wenn man es gewollt hätte. Du weißt schon, wie das klingt. Der Fahrer war ansprechbar, das heißt, er war nicht betrunken. Ich möchte auf eines hinweisen. Bei uns in Rheine sind die, oder es gibt so dieses Ding, dass man, wenn man Busfahrer ist, man wird irgendwann zum Arschloch, weil die Leute einen halt doof behandeln in der Regel. Das ist, glaube ich, jeder Linienbusfahrer, der irgendwo in der Stadt Busfahrer ist, der wird, so motiviert er auch immer sein mag und so wie lebensfroh er auch am Anfang seiner Busfahrerkarriere ist, so nach 2,5 Tagen zum Arschloch. Das ist, glaube ich, so. Und das war der Typ einfach nicht. Der war jung und vielleicht kommt das in 2,5 Tagen auch. Keine Ahnung. Aber auf der Rückfahrt. War seine erste Fahrt. Vielleicht. Also da war, also der Busfahrer war jung und hatte das Ganze auch gut im Griff mit dem Einscan von dem QR-Code und das hat also wirklich super funktioniert und ich mochte dieses Unkomplizierte beim Bestellen der Tickets, ich mochte dieses, ich mag konfrontationslose Abwicklung von Dingen einfach, weil ich nicht unbedingt immer Bock habe, mich mit Leuten auseinanderzusetzen und das hat irgendwie alles super funktioniert. Genau. Meine Kontonummer, liebe mein Fernbus, ist übrigens. Und heute haben wir uns aufgemacht, nachdem wir dann gestern Abend. Übrigens, Lara wohnt im 5. Stock. Ihr dürft mich trotzdem besuchen. Das wird jetzt keiner mehr machen. Außer ich. Ich habe mich nicht beschwert. Ja. Es gab eine Person, die hat sehr zu kämpfen gehabt und die andere hat es in stoischer Art und Weise ertragen, wie alles. Wer jetzt wer ist, das könnt ihr euch selber überlegen. Kleiner Tipp, einer dieser Personen bin nicht ich. jedenfalls, heute waren wir unterwegs in den Comic-Shops, haben Berlin ein bisschen kennengelernt, waren hinterher auch noch im Computerspielemuseum, da reden wir gleich auch noch mal ein bisschen drüber vielleicht. Mhm. Wir haben jetzt jeder unseren Comic-Stapel so ein bisschen vor uns hingelegt. Hast du schon ein bisschen drin? Wer hat schon gelesen? Max hat ein bisschen gelesen, glaube ich. Ja, ein bisschen, ja. Ich habe nur geblättert. Und, weiß nicht, wir können ja nur so ein bisschen random hier drin rum. Immer so jeder eins und dann in der Reihe gar nicht so viel, vielleicht 3, 4, 5 Sätze, wenn jemand anderes was zu sagen hat. Max, mal an. Ich hab dir als erstes liegen Happy von Grant Morrison. That's because I'm happy. Hör auf. Ja, so ist es gar nicht. Ich kenn's nämlich schon. Ich hab's schon komplett gelesen. Ich fand's cool. Ist eine abgeschlossene Story. So eine Art Auftragskiller, der ein bisschen abdreht. Ich hoffe, es gefällt dir. Ich glaube schon. Ja. Warum hast du es mitgenommen? Ich bin Grant Morrison-Fan und ich habe auch schon mal ein Preview hiervon gesehen. Mhm. Da ist ja auch noch dieses seltsame, imaginäre Pferd, Happy. Dieses du weißt Happy also schon, dass es auch, auftaucht. Okay. Ja, ich bin gespannt, was dahinter steckt. Also wenn du es gelesen hast, würde ich es gerne auch lesen. Mhm. Also, weil es hätte mich interessiert, aber ich hätte es wahrscheinlich nicht, weil es ist einfach nicht. Das ist klassischer Ausleih. Genau. Für dich. Also für mich zumindest, das genau. Lara? Ja, ich habe Debris von Curtis J. Weaver und Riley Rossmo mir mitgenommen. Das habe ich zufällig entdeckt und habe mir gedacht, hey, Curtis J. Weaver, kennst du doch Red Queens? Nimmst du mal mit? Habe ich gemacht. Habe es jetzt noch nicht gelesen, aber schon ein bisschen durchgeblättert, ein bisschen aufmerksamer. Es ist so eine Art ja, Science-Fiction-Geschichte mit Roboter-Kreaturen und einer Frau, die sich da irgendwie durchkämpft. Das hat schon ein bisschen was von Tomb Raider, hat ein bisschen was von Mass Effect vielleicht. Und auch dieses neue Spiel, was jetzt demnächst rauskommt, das... wie heißt das, New Horizon oder so ähnlich. Also es ist genau mein Ding. Science-Fiction-Adventure. Image-Comic scheint es ist keine 1 drauf, also scheint es auch abgeschlossen zu sein, aber man weiß es nicht so genau. Oder die wollen es dann hinterher fortsetzen, das kann ja auch sein. Ja, das kann nämlich auch sein, dass sie es erstmal nur probieren. Also es wirkt sehr cool, auch vom Zeichenstil her. Ich kannte jetzt Riley Rossmore auch nicht, sagt mir nichts. Und ja, werde ich demnächst bestimmt was Ausführlicheres davon erzählen. Ist von Februar 2013 schon. Also, wenn es eine Fortsetzung gab, dann hoffen, wenn es erfolgreich war, gibt es hoffentlich schon was. Und du? Ich habe meine reifliche Überlegung, ich hatte zwei Möglichkeiten. Ich hätte einmal den mitnehmen können oder von DC aus der gleichen Zeit Millennium, nämlich ein 80er-Jahre-Event von DC, nämlich Invasion. Secret No More. Und das ist eben der Event, wo die Dominators die Erde einnehmen und das ganze DC-Universum dagegen antreten muss. Ist typisch für die 80er-Jahre von allem, was ich bis jetzt an Titans gelesen habe, weil laufende Serien in die Serie natürlich auch eingespielt haben. Und das ist tatsächlich der Kernevent mit diesen sehr dicken, jeweils also bestimmt um die 80, das waren immer so dicke Annuals, waren das, glaube ich, tatsächlich. Mhm. Also so sieht es nämlich aus. 80-Page Giants oder sowas. Drei Stück davon, die eben so die Kernserie gebildet haben. Ich habe das noch nie gelesen. Ich habe das immer mal lesen wollen. Wir standen dann im groben Ufuk in Mitte, war das, ne? Dann am Regal. Und da hatte ich wirklich die Wahl zwischen Invasion und Millennium. Und bei Invasion hat mich dann das Kreativteam ein bisschen mehr überzeugt. Das ist nämlich Keith Giffen, dann, ich glaube, Bill Mantlo, Tom McFarlane und Bob Sears. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie der heißt. Aber Bob Sears ist richtig. Ich glaube, Bob Sears ist richtig. Bart Sears. Bart, okay. Aber es war auf jeden Fall mit B. Ja. Schon mal ganz cool. Also, müsst ihr euch vorstellen, das ist wirklich ein sehr, sehr dickes Ding. Ja. Es ist kein dünnes Heftchen hier. Für 250 Seiten. Was vorgenommen auf jeden Fall. Aber es ist cool, wenn man Events so komplett lesen kann. Ne? Ich mag das, weil ich momentan auch stark dabei bin, genau dieses Zeitalter nachzuholen, kurz nach der Crisis. Bin großer Superman-Fan aus der Zeit von John Byrne. So meine Lieblingsära von Superman, also wirklich John Byrnes Start bis zu seinem Tod. Also nicht von John Byrnes Tod, sondern von Supermans Tod. ich glaube, John Byrne lebt noch und ratet sich ins Verderben, aber da freue ich mich wirklich wahnsinnig drauf. Ja. Maximilian. Gut, ich habe als nächstes Gotham Central Buch 1 in the Line of Duty von Ed Brubaker und Greg Rucka. Ja, Gotham Central ist ja so die Kultserie unter den Batman-Büchern. Wurde, glaube ich, lange Zeit nicht nachgedruckt, war aber immer so bei den Fans eigentlich relativ hoch im Ansehen. Worum es hier geht, ist halt, hat zwar Superschurken und so, hier gleich am Anfang, glaube ich, Mr. Freeze, die auftauchen, aber die Geschichte wird eigentlich mehr aus dem Blickwinkel der normalen Gothamer Polizei erzählt und wie die halt so das mitkriegt mit Batman und so und den anderen Superhelden. Ist ziemlich interessant geschrieben. Bin schon wirklich gespannt darauf, das mir mal selber genau anzusehen. Also was ich gehört habe über das Ding, ist, dass einer die Tagschicht geschrieben hat und der andere die Nachtschicht. Ja. Ich meine, dass Brubaker für die Tag- oder Nachtschicht zuständig gewesen ist und Rucker dann eben für das... Ich meine, dass Rucker auch die Nacht gemacht hätte. Das kann gut sein. Es ist auf jeden Fall ein interessantes Konzept, finde ich. Ja. Na, die beiden, die jetzt wirklich große Namen sind. Ja, ja. Ja, ich habe mir auf Anraten von Steffen und weil es sehr günstig war, die Authority Special Nummer 3 Verbrannte Erde geholt von Robbie Morrison. Und Fraser Irving, David Byrne hat die Farben geliefert, Ashley Wood das Cover gemacht, Uwe Wollbaum hat gelettert. Ist also eine deutsche Übersetzung von Christian Langhagen. Ich kenne Authority noch gar nicht. Wir sind darauf gekommen, weil wir über Midnighter gestern ein bisschen gequatscht haben und du meintest, ich soll mir die Authority angucken, weil es da... Weil da die Figuren deutlich besser sind, als sie momentan sind. Weil die Homosexualität von Midnighter momentan halbwegs plakativ dargestellt wird. Und das war in der Authority damals, also die Beziehung zwischen Apollo und Midnighter, einfach sehr natürlich und sehr normal. Genau, und deswegen... Ich bin gespannt, ob das just genau in dem Band dann auch tatsächlich thematisiert wird, aber vielleicht haben wir ja Glück. Ja, ich weiß nicht, also in dem In der Innenseite ist ein anderes Pärchen zu sehen. Ich weiß nicht, wer es ist, aber es ist ein Mann, eine Frau anscheinend. Sind das Swift und Jack Hawksmoor? Könnte sein. Ich habe jetzt nur von Weitem gesehen, das Bild. Das ist auch nur so eine Silhouette. Ja, ist jetzt keine ausgestaltete Zeichnung, aber ich bin mal gespannt, wie es ist. Es hat nur 1 Euro gekostet, also. Ich glaube, das kommt aus der Zeit, wo Fraser Irving noch nicht so komplett durchgedreht ist. Also das kann man tatsächlich noch halbwegs normal erfassen. Okay. Also wenn man heute einen Fraser Irving Comic hat, der brüllt dich an. Und das ist da nicht so schlimm. Ach, der Zeichner ist das? Mhm. Der ja auch mit Morrison zusammen... Robbie Morrison. Nicht verwechseln, Nico? Ja. Oder Bill. Oder Bill. Morrison ist anscheinend im Comic-Business ein bekannter, beliebterer Name. Was hast du noch? Ich habe mir dann, das war ein Impulskauf, anders kann man das nicht beschreiben, Marvel Comics Essentials, Godzilla King of Monsters, der komplette Marvel-Run von den Godzilla Comics. Das fängt eigentlich an wie ein ganz normaler Godzilla-Film, also sehr japanisch gehalten. Man schafft es aber tatsächlich, also beim Reinblättern, das ziemlich schnell in das Marvel-Universum zu überführen, indem halt eben so Figuren wie Dum-Dum Dugan und die Fantastic Four und Devil Dinosaur und hast du nicht gesehen. Also ich habe es natürlich noch nicht gelesen, fand das aber mit 20 Euro und dem dicken Umfang relativ, 20 Dollar, was ich hinterher dafür 1 Euro bezahlt habe, das ist mir bis jetzt nicht klar geworden. Kreativteam wäre hier Doug Monk, Herb Trimp und Jim Mooney und dann noch ganz viele Leute. Und es war damals zu der Zeit, als Archie Goodwin da einer der großen Editors gewesen ist. Und Godzilla ist da halt also ziemlich cartoonig dargestellt worden und man hat das also wirklich, man versucht dieses Filmflair auch ein bisschen einzufangen, so diesen Gummi-Typ mit dem Gummikostüm natürlich. Ja, wirkt ein bisschen trashig und es ist ja komplett schwarz-weiß, das macht das Ganze auch nochmal ein bisschen ein. Ne, weil diese Essentials-Bände ja normalerweise immer in schwarz-weiß sind, aber aus Kostengründen genau. Dann ein bisschen runtergefahren werden. Ich bin gespannt, wie Godzilla in Bezug auf das Marvel-Universum funktioniert, weil das ist natürlich eine Sache, da wird man erstmal so überhaupt nicht dran denken, dass das so verbunden wird. Ja, bin ich mal gespannt. Mhm. So, ich habe hier die vollständige Maus von Art Spiegelman. Muss ich dazu noch was sagen? Maus ist eigentlich so gut wie jedem was Begriff. Ich habe schon mal drüber geredet, kurz in meiner Besprechung von Barfuß von Hiroshima. Das ist noch nicht ausgestrahlt. Ja. Und du wirst reden in der Besprechung. Ich werde doch. Du wirst gesprochen haben. Ja. Auf jeden Fall passt das jetzt thematisch ziemlich gut halt. Dieser Comic über Hiroshima und jetzt dieser Comic über den Holocaust. Bin ich echt gespannt darauf, ob der wirklich so gut ist, wie alle sagen. Ich habe es auch noch nie gelesen. Und auch das würde ich mir gerne von dir ausleihen. Also ich habe es gelesen. Du hast ja jetzt die Übersetzung geholt, die deutsche. Ja. Ich habe die Originalversion. Ich fand es wirklich, wirklich toll. Und wenn man sich noch überlegt, dass das jetzt auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, kann man nur sagen, dass es wahrscheinlich auch viele, viele, viele andere Leute beeinflusst hat. Ja. Und ich finde, es wird seinem Ruf gerecht. Hast du dir auf jeden Fall einen super guten Klassiker geholt, muss ich sagen. Wobei ich vielleicht an deiner Stelle nochmal den 10er draufgelegt hätte, um die Originalfassung zu holen. Aber genau, muss man sagen, die war einfach teurer. Ja, die waren 10 Euro teurer. Die waren eben. Ja gut. Wollte ich etwas sparen. Wir sind alle gespannt, was du davon sagst. Dann, ich habe mir was geleistet, was man wahrscheinlich in der Regel nicht tut. Denn ich habe mir die gedruckte Version eines Webcomics geholt. Vacancy von Jen Lee. No Bro ist dann der Verlag. Das da unten, oder heißt so der. Der Vacancy heißt der Comic, so genau, was ich weiß, ja. Vacancy. Ja, genau. Das sind nicht viele Seiten, vielleicht 25? Das kommt wohl hin, ja. Das war ein Webcomic, der lief, glaube ich, immer ein halbes Jahr mal mit einer Seite pro Woche. Bin ich alles komplett täuscht. Und ist jetzt 2015 rausgekommen und hat halt satte 9 Euro gekostet. Ich habe nichts damit zu tun. es gab da jemanden, der mir das ans Herz gelegt hat. Es sind anthropomorphe Wesen im Wald. Füchse und Reh sehe ich da. Füchse, Reh. Und ich weiß noch nicht genau, worum es geht, aber es war auch mal wieder so ein kleiner Impulskauf. diese Wesen haben halt ganz normale Kleidung und reden halt miteinander, aber halten sich anscheinend schon noch wie Tiere. Ob die nur einen Euro sich gelohnt haben, mal sehen. Aber ich unterstütze halt gerne so Indie-Artists auch mal mit ein paar Euro mehr. Definitiv. Was man da noch zu sagen kann, ist, dass das im Grunde genommen so die Blaupause gewesen ist für das, was Jen Lee jetzt gerade macht, nämlich dieses Thunderclaw. Mhm. Das ist halt ein Comic, was im Groben in dem gleichen Universum spielen soll, laut ihrer eigenen Aussage. Aber insofern einfach besonders ist, dass da teilweise Panels animiert sind und hat aber einen ähnlichen Stil, auch ähnliche Figuren. Mhm. Und kann ich auch jemandem ins Herz legen. Ich habe das, glaube ich, neulich mal in irgendeinem eine halbe, dreiviertel Stunde komplett durchgelesen, Thunderclaw. Das kann ich echt wirklich nur empfehlen. Und das so als Blaupause wahrscheinlich für das Universum. Also ich freue mich drauf. Mhm. Ich habe mir besorgt die drei Fragezeichen und der dreiäugige Totenkopf. Da habe ich mich, ich glaube, seit der ersten Ankündigung vor einiger Zeit sehr drauf gefreut, weil ich auch so ein neu dazugekommener Drei-Fragezeichen-Fan bin. Wird mit dem unglaublich furchtbaren Wort Graphic Novel beworben, was in dem Fall, also laut meiner eigenen Definition tatsächlich auch passt, weil es ist halt wirklich eine abgeschlossene Geschichte in einem Band und vielleicht ein Drei-Fragezeichen-Roman in Comicform. Ist sehr interessant gezeichnet, ist von, wir hatten das noch, ne? Christian Tauber gezeichnet. Das Lettering kommt von Asja Wiegand. Komm, lesen wir dann beide auch noch eben vor. Der Autor war Ivor Leon Menger und noch ein Autor ist John Beckmann. Ist ein bisschen cartoonig gezeichnet. Ist in schwarz-weiß-blau gehalten, also nicht bunt, sondern also komplett in diesem Blauton. Ob sich das hält, weiß ich natürlich nicht. Wirkt aber jetzt nicht so, als wenn Farbe fehlen würde. Weiß nicht, warum man sich das dazu entschieden hat. Vielleicht wäre Farbe zu teuer gewesen, keine Ahnung. Wirkt aber auf die Stimmung ganz gut. Mein Eindruck ist, dass die drei Fragezeichen hier relativ jung sind. Das gefällt mir nicht immer, weil die in den Filmen ganz oft, also in den Kinderverfilmungen, ganz oft ja auch als Kinder dargestellt werden, wie so als 12-, 13-, 14-Jährige. Und hier sind es also auch erst 15-, 16. Also das möchte ich bestimmt auch irgendwann mal lesen. Mhm. Ich habe früher immer gerne drei Fragezeichen die Bücher gelesen. Ich war weniger Fan von den Hörspielen. Ich hatte die nicht so häufig. Ich habe immer die Bücher gelesen. Und wusste jetzt gar nicht, dass da eine Graphic Novel oder Comic rauskommt und bin jetzt sehr angetan davon. Ich mag dieses Blaustichige. Mir fällt leider gerade nicht ein, woher ich das kenne, diesen Blaustich. Das habe ich bei irgendeiner anderen, in die kleineren Independent-Sache mal, glaube ich, gelesen. Ich fand das ganz cool. Das wird häufiger gemacht, ja. Wie sehr diese kleine Panel-Anordnung mir gefällt, die ja auch eher aus dem, wie wir schon gesagt, das Cartoon-Bereich kommt, aber häufig eben auch bei so autobiografischen Graphic Novels wird das bewusst. Bechtel zum Beispiel, Alison Bechtel nimmt viel solche kleineren Panels. Okay. Und das hat es mich auch definitiv ein bisschen vom Strich erinnert. Also werde ich mir bestimmt auch irgendwann mal vielleicht von dir borgen oder versuchen selber zu holen. Dann muss ich sie wieder mitzubringen, wenn ich mal wieder herkomme. Irgendwie so. So. Was ich jetzt habe, ist gar kein Comic eigentlich. Die Geschichte heißt Odd and the Frost Giants, ist geschrieben von Neil Gaiman. Ja, und ist eigentlich ein Kinderbuch, muss man dazu sagen. Aber es ist geschrieben von Neil Gaiman. Sollte man einfach gesagt haben. Und es geht halt um die nordische Mythologie. Und ja, so ein Junge, der mit einem verkrüppelten Bein muss Asgard vor den Eisriesen retten und trifft einen Adler und einen Bär und einen Fuchs, die ihn dabei unterstützen. Und ist wirklich eigentlich ziemlich gut geschrieben. Also die nordische Mythologie wird da eigentlich recht interessant dargestellt. Sehr glaubhaft. Ist auch nicht wirklich so ein Buch für kleine Kinder. Da werden auch ernsthafte Sachen angesprochen. Tod und so kommt relativ häufig vor, wird thematisiert. Mhm. Das Einzige, was mir nicht daran so gut gefällt, ist, dass man es ziemlich schnell durch hat. Ich glaube, ich war schon auf Seite 50 oder so von 100. Man muss dazu aber auch sagen, er hat jede Möglichkeit genutzt. Also wir standen irgendwo an einer Bahnhaltestelle und er hatte schon wieder das Buch von den Augen. Muss also ziemlich gut sein, wenn ja, sie so ist ja schon recht fesselnd. Gut. Also dein Verhalten ist schon fast als obsessiv zu bezeichnen. Ja, tatsächlich. Ja, es war schon, er hatte schon obsessive Züge so. Was ja nicht unbedingt was Schlechtes sein muss. Nee, war ja also positiv, obsessiv. Nerd-Obsession. Ja, Ich habe mir von Faith Erin Hicks Friends with Boys geholt. Das ist so ein bisschen eine Coming-of-Age-Geschichte, von die auch so halb autobiografisch von ihr ist. Faith Erin Hicks ist eine kanadische Autorin und Zeichnerin. Und die wurde halt Homeschooling, ist die halt erstmal aufgewachsen. Wie ist das bei uns? Gibt es das bei uns überhaupt? Heimunterricht. Heimunterricht? Sagt man das? Ich weiß gar nicht, wie man das zu Hause nennt. Das ist halt eben. Also sie wurde zu Hause von den Eltern unterrichtet. Ja. Und das ist bei ihrer Hauptfigur Maggie genauso. Und kommt aber dann in die Highschool an eine richtige Schule. Und man muss dann mit den typischen Teenager-Problemen kämpfen. Aber es kommt dann noch eine Sache hinzu. Denn sie wird von einem Geist verfolgt. Okay. Und was es damit auf sich hat, bin ich gespannt. Ich habe es noch nicht ganz durchgelesen. Es gibt aber gar keine Geister, das kann ja nicht sein. Ja, steht hier auch hinten drin bei der Beschreibung von Faith Erin Hicks. She has never seen a ghost. Und was auch ein bisschen interessant ist, die haptische Erfahrung, denn bei First Second mal wieder ein schönes Ding erschienen. Und diese Seiten sind irgendwie ganz komisch geschnitten. Also immer so 20 Seiten normal und dann ist dann wieder ein paar Seiten, die sind ein bisschen anders geschnitten. Was ist das? In der Hand. Da ist eine Hand hinten drauf und der sagt, hey. Sieht aber, ist das Blut? Das ist doch einfach nur so eine Rüstung, oder? Sieht aus wie ein Rüstungshandschuh. Ja. Man weiß es nicht. So ein Sabaton. Ja. Und das macht das Ganze, also die sind dann rau und dann sind sie wieder weich und dann sind sie wieder rau. Das gefällt mir sehr gut. Das ist eine sehr schöne haptische Erfahrung. Ich habe das eben eingeblendet und ich dachte so, boah. Das wäre so. Du hast einen ganz besonderen Fund gemacht. Das ist irgendwas, wir konnten das gerade nicht ganz einordnen. Wir sind ganz in der Mitte am Überlegen, wie das zusammenhängt. Guckst du nochmal nach, oder? Ja, schau mal, aber reden wir erstmal. Wir haben, oder ich habe besser gesagt, in Modern Graphics dann bei den zweiter Hand Comics gestöbert und habe dann das zweite Volume von Shazam gefunden, was so diese deutsche Comic, ist eine deutsche Comic-Anthologie, ne? Eben immer thematisch deutsche Zeichner und Autoren zusammenführt. Davon gibt es jetzt wie viele? 8 oder 9, das sind etliche, ne? Noch unter 10, glaube ich. Unter 10. Der letzte war in Farbe, der war auch bunt. War der erste, glaube ich, der komplett in Farbe erschienen ist. Oder zumindest weitestgehend. Und ich wollte mir immer zumindest mal eine Ausgabe davon holen. Das Problem ist, die sind relativ teuer und meistens sehr schnell vergriffen. Und ich habe das Logo gesehen, da waren irgendwie 3 Euro. Der ist auch, er fühlt sich auch an wie 3 Euro. Was uns ein bisschen irritiert hat, ist, er enthält eine Widmung. Nämlich das große Shazam-Bilderrätsel mit einem großgewachsenen Katzenmädchen und einem Goldfisch im Glas und der Goldfisch denkt Zucker. Darunter die Widmung für Naomi von Vero mit einem kleinen Vögelchen München 2007. Wir haben dann also relativ schnell festgestellt, dass damit im Grunde genommen nur Naomi Fern gemeint sein kann, weil Zuckerfisch und dann Naomi und die Vero, auch bekannt als Frau Kirschvogel, was dem Vögelchen auch tatsächlich nahe kommt, weil es ist ein Vögelchen mit 2 Kirschen im Gesicht. Und wir versuchen heute, also haben wir jetzt heute Abend, Lara hat einen Tweet rausgesendet, um rauszufinden, wie das tatsächlich zusammenhängt, weil momentan stellt die Situation sich so dar, dass ich hier einen Comic in der Hand halte, der mal Naomi Fern gehört hat. Und wie der zur Hölle in Modern Graphics gelandet ist und warum sie dieses nicht mehr haben wollte, das ist ein Rätsel, das werden wir wahrscheinlich heute nicht mehr lösen. Brandneuer Fall, Dr. Watson. Kommt Kommissar Ärmchen! Kommissar Ärmchen! Nein. Ich habe kurz reingeblättert, ist von der Qualität relativ schwankend, sind auch ganz viele verschiedene Ansätze drin. Aber ich freue mich auf sowas immer. Ich mag so diese Indie-Comics, diese kleinen Zeichner. Es sind jetzt auch nicht so viele Namen dabei, die ich irgendwie kenne. Ich freue mich auch sehr drauf. Nachtrag. Wie sich später dann rausgestellt hat, über eine Konversation auf Twitter, hat dieser Comic quasi tatsächlich mal Naomi Fern gehört. Und zwar hat die Frau Kirschvogel der Naomi den Band signiert auf einer Messe in München 2007. Die beiden sind dann wohl, so wie ich das jetzt verstanden habe, ins Plaudern geraten und Naomi hat den Band nicht mehr mitgenommen. Und wir vermuten, dass er dann an jemand anderen verkauft worden ist und dann eben entsprechend dann irgendwie durch Umwege im Modern Graphics gelandet ist. Ihr könnt diese Twitter-Konversation nochmal in den Shownotes zur Sendung nachlesen. Das sind nur 2-3 Tweets, aber ich finde, das ist eine ganz nette Begebenheit und ein sehr besonderes Comic in meiner Sammlung. Ich habe von Scott Snyder und Raphael Albuquerque American Vampire Second Cycle, die erste Ausgabe, ist halt eine Fortsetzung der Story von American Vampire, dieses Mal so wie es aussieht in den 60ern, weil hier ist eine Vampirin zu sehen, wahrscheinlich wieder Pearl Jones oder sonst irgendeine Dame mit dem Peace-Zeichen. Als Button. Als Button auf dem Shirt. Ja, ich bin gespannt. Ich habe mal kurz ein Heft geguckt. Hier irgendwelche komischen Rassisten, glaube ich, mit einer Südstaatenflagge. Hier wahrscheinlich wieder grausam abgemetzelt werden. Komische Rassisten sind komisch. Und sonst, ich werde wahrscheinlich auf die deutsche Version wieder warten, bevor ich mir den nächsten Teil zulege. Und dann werde ich mir die auch wieder ausleihen. Bleiben wir alle immer von Max aus. Ich habe mir noch mehr Indie-Zeugs geholt. Leider gab es nur 2 und 3 als Ausgabe, und zwar It Will All Hurt heißt das. Das ist so eine Heftalbum-Sache. Und ich habe es bisher nur durchgeblättert. Ich weiß nicht genau, worum es geht. Von Farrell Dalrymple. Dalrymple, genau. Dalrymple, ja. 2015 rausgekommen. Wahrscheinlich irgendwie self-publicated, so hätte ich gesehen. Und es sind auch so eher Comic-Strip-artige Panels angeordnet. Und ich habe keine Ahnung, worum es geht. Es wirkt... Ja, also es ist alles sehr surreal. Ich bin mir nicht so ganz sicher, worum es da geht. Vorne drin steht zum Beispiel bei dem Part 5 steht drin Anxiety, Confusion, Frustration, Rage and Fear. All in that tower back there. Don't go without meditation. Also keine Ahnung, was mich da erwartet. Es scheint so eine Gruppe von 5 Menschen zu sein. Die eine hat so eine Axt und so eine Kappe auf wie der Typ von Adventure Time, aber mit Hörnern. Dann gibt es noch so ein Naturmädchen mit einem Stecken, einen Astronauten, so eine Art Scavenger und so einen esoterischen Meditationstypen, und dann gibt es noch ein paar Tiere und einen Roboter. Also noch ein Roboter und noch Tiere und noch den und noch. Also es ist relativ viel los. Der Stil ist eher, jetzt nicht so wahnsinnig klein bunt, eher so ein bisschen Ockertonfarben gehalten. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Ich werde es bestimmt irgendwann mal. Was waren Hefte 2 und 3 hast du da nur erwischt, ne? Ja, genau. Okay. Sie meinten, also die habe ich mir einen Black Dog geholt, und er meinte, sie versuchen da seit Wochen irgendwie den ersten Band auch anzukriegen, und der wird ihnen immer versprochen. Ich habe jetzt hier noch einen ganzen Stapel einzelner Comic-Hefte liegen. Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt alle einzeln besprechen soll. Nee, erzähl sie doch einfach auf. Worüber wir alle relativ begeistert gewesen sind heute Abend, war Capture Creatures. Mhm. Nummer 1, das ist eine 1:1 Anspielung auf Pokémon. Ist bei Kaboom erschienen, schon vor einiger Zeit, letzten Winter schon, letzten Herbst irgendwann. Ist halt, was ist hier, Frank Gibson, Becky Dreistadt, Kelly Bustow, Tracy Liang, Britt Wilson. Und noch viele andere Leute. Sehr knuffig gezeichnet, also hat mich so ein bisschen an Professor Layton erinnert. Ich weiß nicht, wie war das bei dir? Ja, also so. Ich war super, super herzig. Also wirklich, ich habe vorhin schon gesagt, ich möchte den Comic knuddeln, weil der Zeichenstil ist wirklich sehr... Und dann gehen die Seiten kaputt, das geht nicht. Ja, nee, das kann man natürlich machen. Also es hat auch so ein bisschen große, runde Augen, große, runden Mund, großer, runder Kopf, aber halt nicht albern und... Inhaltlich halt, ich habe so häufig gelacht, als ich das gelesen habe. Es ist so schön. Das sind die ganzen blöden Tropes aus Pokémon einfach komplett durch den Wolf gezogen. Ja. Und also nach dem Motto, kommt mit dem Fahrrad über das Tor nicht drüber und schmeißt es halt einfach drüber, und das ist halt total bescheuert. Ja, genau. Und dann sammelt er das erste Monster auf und stellt dann fest, er kann damit kämpfen. Also das ist schon total cool gelöst. Was ich gesehen habe, ausgemacht hat, war, dass halt auf jedem Cover ein anderes Monster drauf war. Also ähnlich wie es auch dieses Pokémon-Ding war, Gotta Catch Them All, ist also hier mehr oder weniger Gotta Buy Them All, because it's so cute and cute. Mhm. Und also ich hatte sehr viel davon gehört. Es müsste auch inzwischen so viel davon raus sein, dass es also mindestens einen Sammelband gibt. Ich mache dann gleich mit dem nächsten weiter. Das ist Quantum and Woody Valiant Size. Das ist sozusagen ein Annual gewesen von Quantum and Woody, wo ja, grob gesagt, das hatte ich nämlich im Vorfeld schon mal gelesen gehabt, wo Quantum dann irgendwann merkt, wie unzufrieden sein Bruder mit ihm ist. Eigentlich war das Woody. Und dann anfängt durchs Multiverse zu reisen und feststellt, ja, dass eigentlich eher der Grund darum dafür ist, dass sein Bruder so unglücklich ist, weil das machen seine Counterparts im Multiverse nicht, was er tut. Und wenn man das in den letzten Jahren bei Quantum mit Woody so verfolgt hat, ist Woody ein ziemlicher Vollhorst. Dann habe ich mir ein ganz aktuelles Comic geholt, das ist, glaube ich, tatsächlich erst diese Woche erschienen. Shield Nummer 10, das hätte ich mir sonst vielleicht nochmal nachbestellt, das habe ich einfach da in Berlin so kaufen können. Das ist ja der Vorteil, dass es eben Läden gibt, die ja also normalerweise, also einfach mit dem normalen Angebot an US-Comics so versorgt werden, wie wir mit Panini-Heften. Da kann man einfach mal spontan sagen, ich nehme es mit. Und das ist in dem Fall Shield trifft auf Howard the Duck. Und da, wo Howard the Duck ist, wird es definitiv surreal und strange. Und ich habe das selber noch nicht gelesen, aber es geht Richtung Multiverse, wie ich gerade sehe. Das wird total abgefahren. Okay, ich verspreche das in die nächste Solo-Sendung mit reinzunehmen für eine Review. Und dann habe ich mir einfach noch, weil ich stehe einfach drauf, irgendwie alte Superman-Hefte zu kaufen, irgendwie zwei Ausgaben mit dem Electric Blue Superman, dann eine Ausgabe mit dem Joker drauf, ach nee, das ist die Panini-Vorschau. Dann, auch da habe ich noch gar nicht drüber geredet, das mache ich gleich auch noch. Das habe ich aber noch gar nicht gelesen. Mhm. Und dann habe ich noch etliche, dann habe ich hier noch eine alte Ausgabe Savage Dragon, Nummer 32, das war aus den 90ern, also frühen 90er Jahre. Dann Variant Cover auch von Eric Larson, witzigerweise, zu Superman Nummer 33. Eine einzelne Ausgabe Thunder Agents von 2011. Weil ich mal gucken wollte, wie DC das gemacht hat. Außerdem mit einem wunderschönen Frank Quitely Cover. Mal einen Blick wert. Dann habe ich noch das Darwin Cook Variant Cover von Supergirl Nummer 37. Das Darwin Cook Cover, Variant Cover von He-Man, The Eternity War Nummer 1. Und David Cook zeichnet einen total coolen He-Man, einen total coolen Skeletor. She-Ra ist auch noch mit dabei. She-Ra. Und ich habe das David Cook Variant Cover von Justice League Dark Nummer 37. Und das Lego Variant von Supergirl. Ich finde, das ist total knuffig, wie die da so durch das Panel. Das ist Lego-Figuren. Ich bin ja auch so ein Lego-Fanatiker. Dann hatte ich eben vergessen, drüber zu reden, Moonstreak. Das hat Lara eben schon gelesen. Ich hatte es durchgeblättert. Ja. Haben Sie noch was zu sagen? Ja, es ist, ich kannte das gar nicht, auch den Verlag. Guardian Knight Comics kannte ich vorher gar nicht. Mhm. Scheint was Neues zu sein. Und vorne ist halt so ein, ja, ziemlich muskelbepackter, mit Armmessern ausgestatteter Cyborg-Ninja-Typ drauf. Und es hat mich jetzt nicht wahnsinnig mitgenommen. Es wirkte so ein bisschen, ja, standardmäßig, Superhero-mäßig, obwohl es jetzt noch nicht so ganz in die Tiefe natürlich gegangen ist. Also es ging irgendwie um eine Frau, die wohl entweder eine Auftragskillerin ist oder irgendwelche Tote auf ihrem Blog veröffentlicht. Okay. Und bei ihren Streifzügen plötzlich taucht ein Monster auf. Ich sage jetzt bewusst nicht, was für ein Monster es ist. Und fängt an, irgendwo einen Zug zu attackieren. Und in dem Zug ist in irgendeinem Behälter dieser Cyborg-Ninja drin. Und die kämpfen dann miteinander. Ja. Und dann war das Heft auch schon wieder vorbei. Also so ganz weiß ich noch nicht. Ich habe jetzt bewusst ein paar Sachen ausgelassen, um nichts zu spoilern. Bin mir noch nicht so ganz sicher, was daraus wird. Wenn du noch mehr davon liest von den Heften, dann musst du mir mal sagen, ob es sich lohnt, weiter dabei zu bleiben. Dann hole ich mir vielleicht mal den ersten Trade oder so. Ja, wenn ich die gerade so zuhöre, sollten wir das vielleicht lassen. Ich werde es auch auf jeden Fall auch in die nächste Solo mit reinnehmen. Die haben auch irgendwie Gears and Bones. Das ist irgendwie so Mittelalter, Steampunk mit Tieren. Aber der Zeichner ist doch der von Turtles, oder? Das weiß ich gerade. Also das sieht gerade aus wie Splinter. Erinnert mich zumindest total dran. Von der IDW, die Serie. Nicht jetzt die Comics zu der Art. Das könnte Old Hop sein, ja. Ne? Wirkt schon ein bisschen. Also Old Hop. Old Hop oder. Ich kann die Signatur nicht erzählen. Ja. Steht hier leider nicht dazu, wer das A-Team ist. Das ist immer blöd, wenn man Werbung macht für einen Comic und dann nicht dazu schreibt, wer das A-Team ist. Ja, und dann gibt es noch irgendwie Sanitarium, figuratively speaking. So eine blutige Puppenfigur. Ist auch ein bisschen nicht sagen. Bisschen 0815, so Puppet Master. Ja. Was, keine Ahnung. Ich fand es optisch ganz nett. Ich finde die Zeichnung, also. Ja, das hat mich da also wirklich doch dazu bewegt, das zu kaufen. Weil ich finde die Zeichnung sehr dynamisch, sehr toll koloriert, meiner Meinung nach. Das stimmt. Das gefällt mir sehr gut. Auch nicht nur so 0815, sondern es ist sehr abwechslungsreich koloriert. Das war mein erster Eindruck eben. Deswegen habe ich es mitgenommen. Ja, also optisch besticht es auf jeden Fall. Mhm. Inhaltlich muss man schauen, ob es dich überzeugt. Ich fand es jetzt nicht schlecht oder scheiße oder langweilig, aber es hat mich halt auch nicht wirklich angefixt. Also ich würde dann auf die nächste Solo-Sendung verweisen. Genau. Sondern ich werde dann jetzt auch großartig durch. Ihr habt jetzt beide noch was? Du hast noch dein Großes? Mhm. Ich habe noch The League of Extraordinary Gentlemen von Alan Moore und Kevin O'Neill und davon die beiden ersten Volumes. Das ist jetzt hier die Omnibus-Edition, ja. In League of Extraordinary Gentlemen geht es halt darum, dass die britische Regierung, das britische Empire, ein Team aus diversen literarischen Figuren aus der damaligen Zeit halt zusammenstellt. Da ist Alan Quatermain bei, Mr. Hyde, der Unsichtbare, Captain Nemo und halt Minor Murray aus Dracula. Erklär mal bitte diese Figur, ich habe dieses Mädchen nie verstanden. Ich habe damals einen Film gesehen, da ist sie auch mit dabei. Mhm. Erklär mal bitte diese Figur, wer ist das? Das ist halt die Geliebte von Dracula in Anführungszeichen, beziehungsweise im Originalroman ist es so, dass sie eigentlich gar nicht den Grafen liebt, sondern es wurde immer da herein interpretiert, quasi in späteren Editionen, aber im Originalroman war es halt wirklich so, dass er sich versucht hat, ihr zu bemächtigen. Okay. Und hier wird das halt eigentlich schon quasi so dargestellt wie so eine Vergewaltigung und auch so angedeutet, dass das vielleicht dazu geführt hat, dass die sich später von ihrem Ehemann getrennt hat. Also mit dem, den sie eigentlich am Ende von Dracula zusammenkommt. Okay. So hatte ich das nämlich auch verstanden. Ich habe die beiden Volumes schon gelesen von Extraordinary Gentlemen. Hm. Und ich hatte auch immer so das Gefühl, dass sie sich selbst auch deswegen ein bisschen verabscheut, weil die Sachen, diese Kräfte, ja, das, was sie da bekommen hat, hat sie halt von ihrem Peiniger mehr oder weniger bekommen. Die hatte gar keine Kräfte. Also, das ist das Interessante. Sie ist hier bloß quasi die Dame, die Dracula entkommen ist. Mhm. Und die so ein bisschen so von den Geheimdienst ausgewählt wurde, weil die glauben, sie könnte irgendwie diese ganzen seltsamen Kriminellen da, die da den Rest des Teams ausmachen, irgendwie zusammenhalten. Was ja halt auch für eine ziemlich dominante Persönlichkeit ist, was für eine Frau zu der Zeit ungewöhnlich ist. Und das wird halt hier auch so thematisiert. Mhm. Ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Comic, finde ich. Du hast unendlich viele Anspielungen auf Literatur aus der Zeit, auf andere Charaktere. In einem der ersten Kapitel sind die in der Rue Morgue unterwegs. Hm, unter anderem gibt's halt auch diese berühmte Geschichte, ich weiß nicht, gar nicht, war das von Edgar Allan Poe? Die Morde in der Rue Morgue? Ich glaube schon, ja. Ja. Ich glaube, es war Poe. Ja, also wenn ihr zum Beispiel die Serie Penny Dreadful guckt, das ist quasi die ist ein bisschen der Comic als Vorlage dazu, dieses System literarische Figuren zu nehmen und daraus dann so ein bisschen in die Mystery-Ecke zu gehen und so ein Team und so. Also genremäßig ist es ein bisschen schwierig einzuschätzen, finde ich. Ist es Krimi, ist es Mystery, ist es kein Horror? Ich würde schon Drama? Fast sagen Spionage. Ja, oder es ja. Es geht so ein bisschen in diese Spionage-Ecke. Und dazu muss man sagen, so diese Idee, so literarische Figuren in irgendwelchen Serien oder so zu verwurschten wird, wurde so oft jetzt mittlerweile gemacht, aber hier schreibt es halt Alan Moore und deshalb passt einfach alles. Der weiß halt, wie man diese Figuren zusammenführt, wie man auch untereinander die Beziehungen und die Anspielungen halt verknüpft. Und dadurch entsteht halt ein unglaublich spannendes Universum, wie ich finde. Und deshalb liebe ich diese League of Extraordinary Gentlemen Comics so gerne. Mhm. Also ja, bei ihm ist es halt kein Name-Dropping. Der sagt halt nicht, der ist auch noch dabei und der ist auch noch dabei, sondern er schafft es halt wirklich da, Charaktere zu zeichnen. Mhm. Ja, ich habe noch ein paar Sachen. Ich habe mir die dritte Ausgabe des Island-Magazins geholt. Da hatte ich mir vor kurzem die ersten beiden geholt, habe aber erst das erste gelesen und habe mir halt gedacht, okay, ich nehme mir heute gleich noch das nächste mit. Das kostet knapp 8 Dollar. Ich glaube, bei uns ist es hat mich jetzt auch 8 Euro gekostet. Ich habe es gar nicht genau geguckt. Und es ist halt so ein kleines Magazin, das sich sich überlegt hat, ich weiß jetzt gar nicht genau, wer hat's gemacht, Brandon Graham und Emma Reyes, die zwei, genau, das sind die zwei, die dahinter stecken. Die holen sich immer irgendwelche Leute dazu. Dieses Mal sind dabei Malachi Ward, Matt Sheehan, Dilray Mann, Amy Claire, Tessa Black, Katie Craig, José Domingo und Katie Lane. Kenne ich überhaupt niemanden davon. Mhm. Und die erzählen dann alle unterschiedliche kleine Geschichten. Ich habe jetzt zwei davon schon gelesen und muss sagen, sie sind super. Also eine zum Beispiel geht darum, steigt da ein Wanderpärchen ist abgestürzt vom Berg runter und er hat sich total verletzt und kann sich kaum noch bewegen und sie muss jetzt irgendwie ihn versorgen und trifft dann eine sehr folgenschwere Entscheidung gegen Ende der Geschichte. Und das war, also die sind sehr super, sehr, sehr gut geschrieben, aber von Zeichenstilen her super unterschiedlich. Mhm. Und übrigens habe ich gesehen, dass in dem nächsten Island dieser Fall Pharrell Dalrymple, den wir eben schon mal hatten, genau. Dann habe ich mir auf Anraten von Steffen noch den ersten Band von Fear Agent geholt. Kann ich echt nur empfehlen, das ist so episch. Man muss es wirklich bis ganz zum Ende lesen, bis man es versteht, weil es ist einfach bis zum Ende nicht klar, was da vor sich geht. Also ich habe es schon lange als Namentitel auf meinem Zettel, weil es halt Rick Remender ist und Rick Remender liebe ich total für seine Science-Fiction-Geschichten. Er hat mit Low und Black Science bei mir voll eingeschlagen. Mhm. Und Fear Agent höre ich immer wieder, dass es total super sein muss. Ich war nur ein bisschen abgeschreckt, weil es so ein bisschen die Hauptfigur ist halt so. Der Typ ist so ein Idiot. Ja, genau. Er macht alles falsch, was man falsch machen kann. Ja, und trotzdem lieben die Leute dieses Comic. Und deswegen dachte ich mir, okay, dann schlage ich jetzt einfach mal zu. Sie lieben ihn genau wegen dieser Figur. Vermutlich. Die Figur ist wie Donald Duck. Man liebt es, ihn scheitern zu sehen. Das ist so das ist einfach nur unfassbar großartig. Genau, und das sind halt die Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, sind Rick Remenders eigene Kreativsachen. Bekannt geworden oder groß geworden ist er durch Uncanny Avengers und Captain America. Gezeichnet hat Tony Moore, Walking Dead und Deadpool hat er gemacht. Dann noch ganz kurz habe ich mir endlich North 40 geholt von Aaron Williams und Fiona Staples. Fiona Staples, die Zeichnungen kennt man auch. Die so unbedeutende Dinge wie Saga oder sowas, das kennt kein Mensch. Hat noch niemand davon gehört. Und North 40, es scheint, es ist Vertigo, man weiß nicht, ich habe es noch nicht gelesen, aber es ist völlig abgefahren. Ich habe so die ersten 10 Seiten gelesen und es ist so ein Horror-Ding, wo so eine texanische Kleinstadt plötzlich anfängt, jeder kriegt irgendwie ganz komische Fähigkeiten oder stirbt ganz grausam. Und ich bin mal echt gespannt, was da dahinter steckt, aber es deuten sich gewisse Tentakelwesen an. Und ganz zum Schluss noch, bevor Steffen das letzte Wort bekommt, habe ich ein letztes Wort habe ich immer. Einen kleinen Blindkauf auch wieder auf seinen Anraten hin, nämlich Free Country, A Tale of the Children's Crusade von Neil Gaiman, Toby Litt, Peter Cross, Chris Bacalo und Peter Snyberg. Und dabei waren noch Jamie Delano, Alyssa Quitney, Rachel Pollack, Mike Barrera, Daniel Vosser und Gene McGee. Also ein riesengroßes Team. Und ich bin sehr gespannt. Es sind drei Teile geteilt, nicht jeder hat überall mitgemacht und es ist auch arg zusammengewürfelt manchmal, weil das aus Versatzstücken aus anderen Comics halt eben zusammengewürfelt haben. Genau, zu einem Band zusammengefasst wurde, aber es klingt sehr vielversprechend, ich habe auch schon vorhin ein bisschen reingelesen. Ich bin ja großer Neil Gaiman-Fan. Die Deadpool-Detectives sind auch wieder dabei. Ja, das ist im Grunde genommen eine Bearbeitung von einem Vertigo Annual Event, den es damals in den 90ern gegeben hat und den hat man jetzt ein bisschen zusammengerafft und dann eben nochmal so ein bisschen stringenter gemacht. Genau. Ich bin gespannt, wie es dir gefällt. Ich habe noch was gefunden. Teufel und Pistolen, Abenteuer für Jungen, nicht gut, Sendung zu Ende. Nein, wir haben ja noch ein bisschen, wir haben ja noch ein bisschen was übrig. Ja, war wirklich nicht gut. Das ist also, offensichtlich ist da irgendwie der Naz mit drin, der auch fürs Mad Magazin gearbeitet hat, jahrelang, oder immer noch arbeitet, weiß ich gar nicht. Der ist, glaube ich, hauptsächlich Übersetzer da. Und das ist halt einfach nur zotig und dumm. Das ist so ein bisschen Manga-esk und... Zeichnen kann er nicht besonders gut. Ja, es ist halt wonky und total inkonsistent irgendwie. Da sind noch zwei, drei kleine weitere Geschichten drin, die so ein bisschen an Walter Mörs erinnern, aber nicht die Qualität haben leider. Naja, ich meine, das kostet regulär 1 Euro und es wurde für 50 Cent verkauft. Also das sagt auch alles, oder? Das kann doch Qualitätsmerkmal sein. Das ist so gut, ihr müsst es jetzt kaufen, weil es so günstig ist. Und ich habe gedacht, komm, wenn es jetzt wirklich furchtbar ist, 50 Cent, was kann man denn sonst für 50 Cent kaufen? Ein Song von 50 Cent. Bitte? Ein Song von 50 Cent. Was ein Witz. Ja, das ist... Ja. Guck, jetzt bin ich wenigstens nicht mehr der Einzige in diesem Podcast, der schlechte Witze macht. Genau. Poster haben wir auch abgestaubt. Ah, Poster. Ich habe The Fade Out von Ed Brubaker und John Phillips und Invader Zim. Ich mache jetzt auch ein Poster abgegriffen. Ja, von The Strain habe ich eins. Ich finde es gerade nicht, aber ich kann es ja beschreiben. Ah, hier ist es. Ja, genau. Von Real World, Secret Wars, aber dann das Scotty Young Variant Cover, was ich aber total knuffig finde, weil der Hauptcharakter aber so. Es ist so schön, es ist auch so süß und so. Es ist so knallbunt und total abgefahren. Ich liebe ja auch Real World, die Serie finde ich ganz toll und. Ja. Und kriegst du auch, hast ja noch ein anderes Scotty Young Poster. Ja, das, mein Schedenk darf ich noch mitnehmen. Genau. Genau. Ja, das waren so unsere Comic Errungenschaften. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe mich komplett überfressen. Also das ist wirklich so. Ich habe noch nie so viele Comics an einem Tag gekauft wie heute. Wenn ihr jetzt anderen Leuten sagt, welcher der drei Comic Shops hat euch jetzt am besten gefallen? So von der Aufmachung, von der Art her, von Personal, wo kann man gut stöbern, wo wird man vielleicht gut beraten? Ja, den fand ich gut. ich würde schon echt, ich habe jetzt auch nur diese drei gesehen, gibt ja auch zwei, drei mehr, ne? Zwei mehr insgesamt. Genau. Aber beides, glaube ich, beides Unfugs, ne? Die anderen beiden Läden, welche sind das noch? Nee, es gibt noch den Graphic und Arts oder so ähnlich. Graphic und Comics. Der ist im Prenzlauer Berg oben. Der ist etwas kleiner und ist eher auf deutsche Sachen. Also auf Deutsch, da gibt es kaum Original. Und es gibt noch den zweiten Unfug, genau, in der Zossener. Der ist franco-belgisch, glaube ich, spezialisiert. Und es gibt, glaube ich, noch einen, aber ich habe vergessen, wie er heißt. Und von den drei, die wir gesehen haben, also Black Dog, dann waren wir beim Unfug und dann noch erst beim Modern Graphics. Mhm. Also mir hat zum einfach nur zum gemütlich nach Comics gucken, ein bisschen rumlaufen, das auf sich wirken lassen, hat mir wirklich der Unfug am besten gefallen. Der Modern Graphics war mir zu eng, also da war viel zu viel. Ich habe mich so überfordert gefühlt mit dem Angebot und ich bin 2-3 Mal durchgelaufen und war immer noch nicht wirklich satt gesehen und hatte immer noch nicht das Gefühl, ich könnte eine Kaufentscheidung treffen, weil es so viel auf so kleinem Raum war. Und Black Dog finde ich toll, weil es halt ein rein amerikanisches Angebot ist oder zumindest amerikanisch orientiertes Programm hat. Die haben auch ein sehr, sehr großes Back-Angebot. Und aber so der Laden, also der Unfug, der war so schön hell und toll sortiert. Leute waren nett. Quincy war nicht da. Quincy ist noch krank, leider. Gute Besserung. Aber es waren... Also das ist ein Comic-Shop, den hätte ich gerne bei uns. Einfach groß, einladen, hell und trotzdem halt ein sehr abwechslungsreiches Angebot zu haben. Ich bin mir ganz sicher, wer mir so am besten gefallen hat. Vielleicht doch eher der Modern Graphics. Mhm. Natürlich hat man sich da ein bisschen erschlagen gefühlt, weil es einfach so viel da gab und auf so engen Raum. Ja, relativ enger Raum. Es gab insgesamt 3 Räume, bloß man musste halt schon teilweise gucken, dass man den Leuten nicht im Weg stand. Also es wirkte so ein bisschen wie so eine Boutique. So eine Comic-Boutique. Also so würde ich es wirklich beschreiben. So eine kleine Comic-Boutique. Sehr eng und sehr. Dafür hat man halt da einfach enorm viel gefunden, fand ich. Mhm. Also ich hätte mir beinahe noch wie für Vendetta geholt, auch von Alan Moore. Habe ich da auch noch gesehen. Also ich würde fast sagen, der Laden hat mir am besten gefallen. Okay. Auch so mit den T-Shirts-Motiven, die da hatten. Das fand ich auch noch ganz nett. Ja, das ist halt ein bisschen der Fluch und der Segen von Modern Graphics, dass die keine Spezialisierung wirklich haben. Die haben halt vorne alles auf Deutsch, auch die übersetzten Marvel und DC und so weiter. In der Mitte haben sie eine sehr große sogenannte Graphic Novel Abteilung, viel Internationales auch. Und hinten haben sie dann nochmal eine etwas kleinere US-amerikanische mit Trades und ein paar Einzelheften. Und ich weiß nicht, ob das halt so gut ist, dass die so viel, die könnten vielleicht sich an den amerikanischen Sachen sparen. Weil ich glaube, dass... Dieser Mittelteil war einfach komplett überflüssig. Mhm. Ja. Also der war halt auch schlecht, nicht sortiert im Sinne von, dass es zu wenig gab, sondern du hast halt keinen Überblick gehabt. Es war alles einfach nur reingestopft. Yeah. So nicht nach Verlag, ja. Nicht nach Namen oder sonst irgendwas. Es war einfach nur, es war keine Ordnung drin. Und deswegen ist es natürlich schön, wenn man stöbern kann. Wie gesagt, zu Fluch und Segen. Mhm. Also es ist schön, wenn man drin stöbern kann, aber wenn man was sucht, findet man halt nichts. Nee, absolut nicht. Der grobe Unfug ist natürlich da schon größer, aber der hat halt nicht so eine ganz große Auswahl an. Also die haben dann nicht so viel vor Ort. Ja, aber ich meine, das aktuelle Angebot, das hat sich dann teilweise ja bei Black Dog und beim Unfug auch gedeckt, was sie dann da hatten. Und da waren ja dann ja auch so etliche Dinge mit älteren Dingen. Ich habe da ja auch dieses Invasion da bekommen. Und da hätte ich nach nicht gucken müssen bei Modern Graphics. Entweder hätten sie es nicht gehabt oder ich hätte es einfach nicht gefunden. So, ne? Ja, klar. Also das ist ein bisschen Geschmackssache, aber ja. Kann ich verstehen. Woanders. Max, erzähl mal, wo wir waren. Ich erzähl mal so viel hier. Ja, wir waren noch im Videospielmuseum. Da hat man so eine Übersicht bekommen über die Geschichte der Videospiele. Das hieß mal, glaube ich, Computerspielmuseum. Ja, genau, das heißt Computer. Stimmt. Ja. Stimmt, fuck. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Man konnte sehr viele alte Spiele ausprobieren. Es gab zum Beispiel so eine Arcade-Spielabteilung. Alles auf relativ engen Raum. Muss man dazu sagen, vor allen Dingen da halt in der Abteilung mit den Spielautomaten musste man ein bisschen aufpassen, dass man nicht den anderen anrempelt. Ist auch gar nicht so groß, aber dafür gab es wirklich enorm viel zu sehen. Wirklich von den Anfängen der Videospiele über Videospiele in der DDR, was ich sehr interessant fand. Mhm. Da wurde er halt erklärt, wie die DDR zu dieser Entwicklung gestanden hat, dass die teilweise versucht haben, Kinder halt durch Videospiele für Computer zu interessieren. Dann gab es einen Bereich, da wurde so ein Kinderzimmer aus den 80er Jahren wieder dargestellt. Quasi konnte man sich hinsetzen und da was am Computer spielen. Ist wirklich sehr gut gemacht, dieses ganze Museum. Also mit Originalmöbeln und dem ganzen Flair auch so. Mhm. Das war wirklich Kleber. Ja, also genau. Das war wahnsinnig toll Design und noch die passenden Spiele dazu, dann ein NES da stehen zu haben, ein Atari, irgendwas in der Richtung. Ich habe auch gar nicht jede Konsole erkannt oder so. Ich bin jetzt heute zum dritten Mal da gewesen und die Standardausstellung kenne ich mittlerweile schon ganz gut. Also wenn man sich die komplett anschauen will, dann kriegt man auch was für seine 8 Euro, glaube ich, waren es. Was natürlich nicht wenig ist dafür, dass das Museum nicht so groß ist, aber wenn man sich die Zeit nimmt und die ganzen Videobeiträge und Ausstellungsstücke sich anguckt, dann ist man da schon 2 Stunden bestimmt beschäftigt. Wenn man sich intensiv anguckt. Genau, wenn man sich wirklich alles anguckt, wenn man das aufgrund von Aufnahmefähigkeitsschwierigkeiten vielleicht nicht macht, dann muss man halt mehrmals hingehen. Die Sonderausstellungen sind ja wechselnd. Mhm. Also dieses Wohnzimmer zum Beispiel, das Kinderzimmer, was durch die verschiedenen Jahrzehnte jetzt dargestellt wurde, gab es beim letzten Mal noch nicht. Okay. Und ich hatte bei meinem ersten Besuch eine total tolle Tomb Raider-Ausstellung, wo sie echt alle Spiele und alle Accessoires hatten und so. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich noch ein viertes Mal hin muss. Ehrlich gesagt, kommt drauf an, wann es ist. Wenn ich jetzt in einem Jahr noch eingehe, vielleicht. Okay. Aber du hast es ja schon so ein bisschen auch angedeutet. Für Leute, die sich schon so ein bisschen damit auseinandergesetzt haben mit dem Thema, ist es jetzt nicht der wahnsinnig große Wurf. Also da weiß man dann doch schon vieles. Und ich habe allein dadurch, dass ich jetzt seit, sagen wir 2015, seit 8 Jahren für ein Retro-Magazin schreibe, für die Low-Tech, mich also mit einem Großteil der Sachen einfach auch aus persönlichem Interesse natürlich auch beschäftigt und auch eben für das Heft. Im Grunde genommen war da also in der Heranführung an dieses Thema Geschichte der Videospiele für mich überhaupt nichts null Neues, weil wie will man was Neues machen, ist ja Geschichte. Man findet da auch nichts Neues mehr. Ist ja nicht so, dass mir jetzt morgen irgendwo ein Keller aufgemacht wird, oh, eine Videospielkonsole, die es nie gegeben hat. Ne? Das wird ja de facto nicht passieren. Oh, Thomas Edison hat den ersten Gameboy erfunden. Nee. Das wär's. Ich hätte mir ein bisschen mehr Interaktivität in verschiedenen Stationen gewünscht, ein bisschen mehr experimentelles Zeug. Das war eine so eine weiße Plattform, da wurde dann so Punktchen so drauf gebeamt und dann konnte man so Klötzchen da drauflegen und dann sind die halt so rumgesprungen. Und das war das Einzige, wo ich echt das Gefühl hatte, okay, hier wird experimentiert. Davon hätte ich mir mehr gewünscht. Pluspunkte bekommt es aber aufgrund der tollen Präsentation. Und allein eben diese Abteilung mit den einzelnen kleinen Kinderzimmern, das war so optisch super, auch diese kleine Arcadehalle, die sehr eng war, die hat auch Spaß gemacht, man dann auch so viele Credits haben konnte, wie man wollte, nicht echtes Geld reinschmeißen musste, auch sehr cool. Aber inhaltlich war ich also eher ernüchtert als wirklich begeistert, was auch zum Teil daran liegen mag, dass ich aus dem Thema auch weitestgehend raus bin. Also, weil ich habe mich einfach sehr intensiv schon damit beschäftigt. Gut. Ja, gut. Haben wir irgendwas vergessen? Ich habe hier noch ein Führer-Cartwright. Oh Gott. Das wollen wir überhaupt nicht noch spielen, oder? Nee. Lach alleine. Habe ich aus dem groben Unfug. Bin ich gespannt, wer alles drin ist. Ich sehe hier Hitler. Adolf Nazi und... Wahrscheinlich den Vorgänger von Kim Jong-il, als er ein bisschen jünger war. Kim Jong-un. Irgendeine Dame. Dieses Quartett hat tatsächlich auch eine Frauenquote. Und einen schwarzafrikanischen Diktator, den ich aber jetzt nicht erkenne. Hier kommt das große Führerquartett aller Zeiten, das auch in 1000 Jahren noch aktuell sein wird. Das hatte ich für einen Witz, aber egal. Egal. Ist ein Gag. Ja, wahrscheinlich. Du hast noch was vergessen. Currywurst haben wir gegessen. Jo, die war ganz lecker. Und eine Berliner Frikadelle. Du hast nicht... Boulette, bitte. Du hast dich der Currywurst verwehrt. Ja, habe ich. Ich habe mir eine Boulette mit Senf geholt. Die schmeckte ungefähr so wie zu Hause, obwohl sie Berliner Boulette hieß. Vielleicht kriegen wir bloß Berliner Bouletten bei uns geliefert. Ja, genau. Großer Export. Das ist eine Verschwörung. X-File-Musik. Das ist eine Boulettenverschwörung. Okay, wir werden albern. Zeit, die Sendung zu beenden. Ja, war ein anstrengender, aber sehr schöner Tag. Und die restliche Nacht werden wir nur noch lesen jetzt. Ich denke, lesen und schlafen. Schlafen ist eine gute Idee. Ich werde zurückfahren. Ach, du weißt doch, wieder zu. Max wohnt nämlich nicht hier. Ich wohne hier. Ja. Max wohnt im Zoo. Bei meiner Tante. Hab ich gesagt. Ja, der Zoo ist da in der Nähe, aber... Nähere Informationen gibt's nicht. Jo, okay. Schön. Danke. Danke auch. Auf Wiedersehen. Tschüss. Die Sendungen im Nerd Podcast Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Am leichtesten und schnellsten geht ein Klick auf die Flatter-Buttons unter den Folgen und auf den Blog selbst. Ebenso habt ihr die Möglichkeit, uns auf ohne Kredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback,